Und die fremden Leid wollen mit Ohren anigsten hom. Wie grüßt nehmt, wie pfiert nehmt, wo ich bin oder geh. Nehmt freit's, nehmt dauert's, is me wohl oder weh. Is me wohl oder weh. Mei singt der schön und alles auswendig. Siehst du den Bürgermeister von Maut? Das ist das Kriegelbier, vor dem er schon 3 Stunden sitzt. Als er weißt, wie die erste Kranzljungfer angezogen ist. Schau mir, Dadi, wenn ihr so der Rupf daherkam. Wo ist denn? Bestart! Ein Hograd man noch und kein Hund beit mich um. Ja, warf ich keinen Schatten, ich war gar nicht da. Sag ich und haupt ich auf der Welt die größte Pein. Für jedwelchen Menschen ist es unschichtig sein. Ist es unschichtig sein. Das Lied ist ja gleich gar so viel traurig. Mei, schaut's nur gerade die Bürgermeisterstochter an. Die frisst den Ambros ja mit den Augen auf. Bist nicht stark mit deiner vorlauten Guschen. Der Wirt, wenn's hört. Wirst alle zulusen. Die haben alle schon gegessen. Klug ist die Engel und unserem lieben Herrn. Und hör nicht auf zu bitten, bis das Geben befällt. Dass ohne mit mir geht, so ein freundliche Seele. So, Köchin, ich möchte auch noch was sehen. Du wirst Platz haben. Die Wirtin? Ja, das weiß ich neuerst. An der Tür stehen und neige Feil halten und Leid ausmachen. Ja, schaut's nicht gleich, dass sie in die Küche bekommt. Das Kraut brennt um und da darf das Geschlamp da herum rumstehen. Die mich weckt, die mich pflegt, die mich besucht, die mich grüßt. Das Leben in der Ewigkeit kürzt und versüßt. Soll's mir aber da drum an Noah so gehen. Nachher reis ich mich selber und mach aus einem Zwei. Mach aus um zwei. Ach so viel schön hast du gesungen, Ambros. Die Leute sind ganz trinzert worden. Das ist gut, da schmecken die Würst. Ja, jetzt setzen wir aber noch, auch noch ein bisschen verschnaufen, gell? Es geht heute noch lang nur. Unten in der Gaststube, da ist auch ein Essen hergerichtet. Ah, nun geht man gerade schon, gell? Und ein Durst. Ein Durst, sag ich, Herr Wirt, von dieser Blaserei. Also nachher ist, wird's drin schon wieder zu Kräften kommen. Das Zuschauen ist am härtesten. Das Zuschauen, wie die anderen trinken und wir müssen blasen. Was ist nachher mit dir, Ambros? Ich hab keinen Hunger, Vater. Ja, schaut's dir noch. Er singt und wir haben einen Hunger. Du wirst von deinen Gesangeln fast, gell? Ich geh in den Garten, mir ist heiß. Könnt's mir ja was aufheben? Geht's so. Mit dem Buben ist was nicht in Ordnung. Das merke ich schon seit etler Zeit. Ja, mei, der kommt jetzt in die Jahre, wo das mit dem Weltschmerz angeht. Ja, ich kenn das. Du, gestern hat er zu mir gesagt, er möchte ein Bauer werden. Flausen, werden schon wieder umgehen. Also bitteschön, die Herren Musikanten, links das Neige, da ist aufdeckt. Ah, und für ja, heute Nacht, da habe ich euch dann beten auf den Trauerboden aufgeschlagen lassen. Auf den Trauerboden? Wenn wir da nur nicht die Platzangst kriegen. Also, jetzt lasst es euch nur schmecken. Ja, geht's schon. Da ist wenigstens eine Luft da draußen. Mei, hast mich aber der Schritt. Was ist denn? Ich bin gerade da gesessen und hab dich nicht kommen hören. So bin ich erschrocken. Ja, aber ich hab dich auch nicht gesehen. Sitzt ja ganz versteckt unter der Stauden. Und drin ist so viel Spektakel. Ja, heiß ist. Gehörst du zu der Hochzeit? Ja, wir sind mit der Braut verwandt. So. Ja, warum bist du noch nicht beim Mahl drin? Ah, ich hab keinen Hunger nicht. Ah, ich auch nicht. Aber schön hast du zuerst gesungen. Okay. Ja, gewiss. Das hat mir fein gut gefallen. Ich heiße Ambros. Und du? Gertrud. Gertrud? Ja. Gefällt dir nicht? Aber ja. Wo bist du denn her? Jetzt lachst. Ja, warum denn? Ich sag's nicht. Okay, sperr dich nicht. Ich bin von Maut. Ach so. Geh, jetzt lachst. Nein. Ich muss bloß dran denken, weil ein Bürgermeister auch da ist. Ja, das ist mein Vater. Ah, dein Vater. Ja, ich weiß schon, dass wir uns im ganzen Geil aussehen. Ich weiß schon, aber ich kann ja nichts dafür. Okay, wärst du jetzt nicht blecken. Zu mir ganz wurscht, wo du her bist, was dein Vater für einer ist. Ich bin ja auch bloß ein Musikant. Und du so viel schön hast gesungen. Okay, hör mir doch auf mit ihrer Singerei. Weil es wahr ist. Ich hab mal dabei gedacht. Was denn? Nixen. Dann möchtest du mich jetzt für einen anhalten? Ah, nein. Bloß dauert hast mich. Weil ich mir gedacht habe, wie du das da gesungen hast, dass du selber so ohrenschichtig bist. Das ist ja bloß ein Lied. So. Bloß ein Lied. Und du bist aber gespeise. Redst du so daher? Ist dein Bub nicht da? Ich hab keinen Bub. Okay. Gewiss nicht, wenn ich das sag. Jetzt, wegen was gehst du denn auf die Hochzeit? Mein Vater hat gesagt, weil er ein Sädelbauer und sein Sohn von Rhein auch da ist. Aha. Nein, ich mag nicht. Der ist ja so voll dick. Und grob ist er auch. Aber der Vater mag ihn. Der schon. Mhm. Du bist fein sauber. Die Leute sagen, dass ich nach der Mutter gerade. Die ist schon gestorben. Ja, die meine ich auch. Ich hab's gar nicht mehr gekannt. Mei. Und der mit der Bassgang, ist das dein Vater? Ja. Was das Kind? Weil du ihm gleich siehst. Aber wir reden da schon ein Zeug zusammen jetzt. Ja, mein, was sollen wir denn sonst reden? Wir kennen uns ja noch kaum. Da reden wir alle so drumrum. Drumrum? Na ja, morgen halt. Gell, schön ist da heraußen. Ja, das Frühjahr ist schon weit. Und dass wir uns getroffen haben. Sagst du? Ich darf doch sagen, was mich gefreut. Bist du eine? Was schaust du mich denn so an? Deine Mutter schlagst du noch? Ja. Gertrud? Ja. Ich geh jetzt. Was hast du denn, Ambrus? Das hast du jetzt auch so gesagt, wie wenn du das schon 100 Mal so zu mir gesagt hättest. Oh, das ist mir auch so. Ja, Gertrud, ich weiß nicht, was das ist. Ich hab dich ja gerade erst gesehen. Ja, dir, man ist, als kennt man sich schon allebei. Und dir geht's jetzt auch so? Ja, Ambros. Ja. Gell, ganz stark ist. Da im Garten da über, der Kegelbahn über, sieht man einen Wald. Dann über zu da, bin ich daheim. Daheim. Ja, siehst du, dass das ist, Gertrud? Wenn ich einen Bauernhof hätte, Grund und Boden, Risse und Trott, mei, Ich habe nicht einmal ein eigenes Bett. Ambros, wenn ich die gern hab, dann ist das doch ganz gleich. Ja, dir vielleicht schon. Aber dein Vater? Ein Bürgermeister vom Maut. Das ist meine Sache. Und wenn du mich gern hast, gibt es sich alles. Aha, ist noch kein Bauernhof vom Himmel gefallen. Auf das brauchst du auch nicht warten. Mei, Gertrud. Jetzt spielst du schon wieder. Bist traurig, Ambros? Ich muss nicht. Geh, schau, ich freue mich ja so viel. Es wird schon recht, Ambros. Und gab's auf und geiz an heiligen Schein? Ja, der Radio, ja, der Radio. Da taten im Maut nix mehr Heilige sein. Ja, der Radio, ja, der Radio. Krang und Krawatten trag bei uns jeder Mo. Ja, der Radio, ja, der Radio. Bloß zum Maut haben die Bauern ein Geizkrono. Ja, der Radio, ja, der Radio. Was denn du uns? Schau hier, wird schon ganz grä im Gesicht, der Bürgermeister. Jeder Mensch hat sein Gutes, jeder Jäger sein Bix. Ja, der Radio, ja, der Radio. Bloß Mauter allein haben Ruhig und sonst nix. Ja, der Radio, ja, der Radio. Ruhe, sag ich! Bin doch nicht hergekommen, dass ich mich von denen Rotznickeln da aussingen lasse. Wärst du das schon gefallen lassen müssen? Schmau halt! Ja. Wir werden nur singen dürfen. Geh, tu weiter, Hans Kürgel. Und Pfegel, die Singer in ein jeden Jahr Pfleg. Ja, der Radio, ja, der Radio. Bloß bei den nötigen Mauter, da fliegst drüber weg. Ja, der Radio, ja, der Radio. Da hört sich doch alles auf. Da gibt's ja Ruhe, sag ich. Sind ja wieder, wenn's kommt. Hä? Fällt dir nichts ein? Ja, da braucht man nichts einfallen. Ehrsame Leute ausspotten kann auch jeder hergaffene Luft. Du darfst ja nicht so reden mit deiner Ehrsamkeit, bist du der größte Ruch! Dass ich nicht lach, ehrsam. Notnickel seid ihr, Mauter. Habt ihr nicht einmal ein Stück Brot für einen Bettelmann? Wir schmeißen unser Geld nicht zum Fenster raus. Ha, und was ist noch das mit eurer Orgel? Schreibt euch nicht, Hauptsgeld, wir heiraten nicht einmal Orgel in der Kirche. Unser Kirche geht nirgend was um. Wir singen auch ohne Orgel, verstehst? Was braucht das Mauterin? Ein Orgelwerkstein? Ihr habt das Radio! Ja, der Radio, die schlafen in der Kirche und schnarchen recht schön. Ja, der Radio, ja, der Radio. Bin ich da auf Hochzeit gegangen, dass ich mich auslachen lasse. Wir zahlen! Habt ihr es gehört, zahlen, Mächter? Das ist ein seltenes Wort bei einem Mauter, zahlen. Wie viel hast du denn getrunken, he? Hast du so viel Geld dabei? Wir sag ich, zahlen! Gehst schon, Bürgermeister. Ja, da kannst du ja kein anständiger Mensch aushalten. Ein Kriegel hätten wir, Bürgermeister. Habt ihr es gehört? Der hat sich verhoben. Ein Kriegel hat er gezwungen. Vater, was ist denn? Aber wo hast du denn rum drin, hä? Was hast denn? Im Garten war ich, verschnauft habe ich mich. Gegangen wird. Hast dein Zeug. Was ist denn bloß passiert? Ach so. Ausgesungen haben sie dich. Frag ich und geh zu. Ich werde mich nur lang vor dir hinstellen. Für Gott, mein Dank! Für die Gute! Jetzt geht er, jetzt lacht er! Da tut's ja pressieren! Ihr habt der Radio! Ihr habt der Radio! Der wird doch um Gottes Willen sein Geiz nicht verlieren! Ihr habt der Radio! Ihr habt der Radio! Ambros, was hast du denn bloß? Wo schaust du denn aus? Oh, nix. Im Garten war ich draußen. Verschnauft habe ich mich. Da drin ist ja gleich so viel heiß. Dass du dich fein nicht verkühlt hast. Ich kenn das, das ist der Weltschmerz. Ach, red. Mir kommt das komisch vor, dass du im Garten warst. Ja, mir auch. Vom Verschnaufen kriegt man da keinen so einen roten Kopf. Ja, was putzt du denn ein, Vater? Ja, nixen. Lauf doch nicht so, Vater. Du wirst nachkommen. Ich kann doch nichts dafür, dass die ausgesungen haben. Jetzt halt eine Orgel gekauft. Es ist ja auch eine Schande. In jedem kleinen Bauernest prangen sie mit der Orgel. Bloß bei uns, weil die reiche Mauter schaut empor wie ein Heuboden aus. Was verstehst denn du davon? Das Gewerger macht dann bloß die Ohren voll. Sonst hast du ja nichts davon. Und überhaupt, Ruhe haben sie gesungen.